Deutschlandfunk. Corso. Spanisches Kino, das wird hierzulande gerne identifiziert mit der schrill, tragisch bunten Welt Pedro Almodóvars. Dass das ein ziemlich verengter Blick ist, das wurde vor kurzem deutlich, als Mörderland von Alberto Rodriguez in unsere Kinos kam. Ein Krimi, der gleichzeitig eine Auseinandersetzung darstellt mit der Franco-Ära. Ab morgen läuft ein weiterer Spielfilm an, der sich in Spanien wochenlang an der Spitze der Charts hielt. Und das, obwohl der Protagonist ein ganz simpler Baum ist. Wobei dieser Protagonist und die Geschichte, die El Olivio erzählen, sind klassisches spanisches Kulturgut. Erst die Boomjahre, dann der Crash und die spanischen Olivenbauern wissen sich nun nicht anders zu helfen, als ihre Existenzgrundlage zu verkaufen, ihre uralten Bäume. Rückblende, zurück in die 1990er Jahre, als Alma noch klein war und sie mit dem Großvater durch die Olivenhaine schlenderte, immer wieder zu diesem Baum. Er war mein ganzes Leben hier und hat sich nie verändert. Es war einmal. Den hier sollen die Römer gepflanzt haben, heißt es. Die Römer? Ich weiß es nicht, aber der Baum ist mindestens 2000 Jahre alt. Weißt du, was 2000 Jahre sind? Ich nicht. Ich weiß nur, es sind viele Jahre. Dann kommt die Finanzkrise. Jeder kämpft ums Überleben. Der alte Baum steht jetzt in der Düsseldorfer Zentrale eines Energiekonzerns als Symbol für Nachhaltigkeit. Die kleine Alma, die wir in den Rückblenden sahen, ist jetzt 20. Chaotisch, rebellisch, impulsiv, voller Kraft und Wut. Wütend, vor allem, weil ihr Großvater, seitdem der Olivenbaum weg ist, nicht mehr spricht. Dein Großvater ist nicht mehr da, Alma. Was meinst du damit? Na, dass er trauert, das ist alles. Isia Boljains Film »Der Olivenbaum« erzählt eine auf den ersten Blick einfache Geschichte. Alma will den Olivenbaum von Düsseldorf nach Hause zum Großvater zurückholen. Dafür wird sie ihrem Onkel Alcachofa und ihrem Kollegen Rafa, der in sie verliebt ist, ein paar Lügen auftischen und sich dann mit ihnen zusammen auf die Reise machen, hoch in den Norden, mit Truck und Anhänger. Wirklichkeit und Traum, das Ideal, die Realität und die Lügengebilde drumherum, um die Realität erträglicher zu machen. Darum geht es im Urtext der spanischen Literatur in Miguel de Cervantes' Don Quixote. Genau darum geht es nun auch in Isia Boljains wunderbarem Film. In Spanien wochenlang auf dem ersten Platz der Kinocharts. Der Olivenbaum, eine zeitgenössische Don Quixoterie, ein aussichtslos erscheinender Kampf gegen die Windmühlenflügel, um Bezug zu nehmen auf die zum Sprichwort gewordene Szene in Cervantes' Roman. Alma, diese junge Frau, hineingeboren in ein Land, das zerrüttet ist von den Auswirkungen der Finanzkrise 2007-2008. Alma erlebt eine Gesellschaft ohne Mut, aber sie ist jung, zornig und so ignoriert sie, wie Don Quixote, der Ritter von der traurigen Gestalt bei Cervantes. Alma ignoriert die vorgebliche Logik der Realität und setzt sich in den Kopf, den alten Olivenbaum nach Spanien zurückzuholen. Die Bilder, die Isia Boljain uns in ihrem Film zeigt, bewegen sich immer im Grenzbereich zwischen Realität und Fantasie. So wie auch der Baum im Film »Der Olivenbaum« als lebendes Wesen erscheint, in dessen 2000-jährige Gestalt Gesichter, Fratzen, magische Gestalten eingewachsen sind. Oh, sieh mal da! Was ist da? Ein Monster! Ein Siehst Monster? Du's? Aber nicht nur der Schriftsteller Miguel de Cervantes, auch Luis Buñuel, der alte Meister des spanischen Kinos mit seiner Faszination für die Grenze zwischen Traum und Albtraum, beide scheinen immer wieder eine sehr lebendige Referenz für zeitgenössische spanische Filmemacher. Ob es um die Auseinandersetzung mit dem spanischen Bürgerkrieg geht, Pans Labyrinth von Guillermo del Toro, oder um die faschistische Franco-Ära und ihre Nachwirkungen, wie in Alberto Rodriguez' großartigem Kopffilm Mörderland, der Anfang August bei uns in den Kinos anlief. Oder wenn es jetzt in Der Olivenbaum um die soziale Eruption geht, die die Finanzkrise verursacht hat. Wir wollten diesen Film ein bisschen wie ein Märchen erzählen, sagt Filmemacherin Isia Boljain, aber mit einem realen Bezugspunkt. Eine Geschichte über das, was in unserem Land geschehen ist und geschieht. Märchenhafter Realismus eben, jenseits von Kitsch, jenseits von Idylle, getränkt von bitterböser Realität, aber, und dafür steht Alma die ganze Zeit über, getrieben ist diese Geschichte von Wut, Lebenskraft, Sturheit, Schlitzohrigkeit, Verzweiflung und Liebe. Krass, er steht mitten in der Lobby. Die benutzen ihn als Logo für ihr Unternehmen. Scheiße, er ist eingesperrt. Alma, er ist kein Tiger, er braucht keinen Auslauf. Ana Castillo, die junge spanische Schauspielerin, hier in ihrer ersten Hauptrolle, steht im Zentrum dieser zeitgenössischen Adaption des Kampfes mit den Windmühlenflügeln. Aber auch der grandiose Schauspieler Javier Gutiérrez als Almas Onkel gibt Isiah Bolyains Film diesen einzigartigen Ton von Melancholie und explodierender Wut über die Verhältnisse. Der Film Der Olivenbaum, Roadmovie, Sozialdrama, Naturfilm, ist von einem großen erzählerischen Reichtum. Und wenn am Ende, eines ohne Happy End, eine Familie den Großvater zu Grabe getragen hat und an der Stelle, an der vor 2000 Jahren Menschen einen Olivenbaum pflanzten, nun einen neuen setzt, dann ist auch das ein Bild an der Grenze zwischen Wirklichkeit und Traum, Realität und Hoffnung auf eine Zukunft.